Ja, Ivis verrückte Welt hat heute ihren ersten Geburtstag. Genau heute vor einem Jahr habe ich mit dem Podcast angefangen, die erste Folge hochgeladen. Und ja, wer hätte gedacht, es sind einige Folgen hinterhergekommen. Und jetzt ist schon ein Jahr rum. Ein Jahr Podcast, ein Jahr Ivis verrückte Welt. Ja, ein Jahr Geschichten aus meinem Leben, aus dem, was mich interessiert. Mit meinen Kids zusammen. Ja. Und weil ein Jahr so schön war, wird es auch nächstes Jahr geben. Also es wird definitiv weitere Folgen geben von Ivis verrückter Welt. Wahrscheinlich nicht immer so zeitnah pünktlich oder so, weil körperlich ist es halt immer nicht so einfach. Und da muss ich gucken, wie es mir geht. Aber ja, Ivis verrückte Welt wird es auch weiterhin geben. Und zu meinem ersten Geburtstag habe ich mir überlegt, will ich an meinem Podcast ein bisschen was verändern. Zum einen habe ich zu Beginn des Podcasts den Start, da habe ich auf udio.com aus Spaß mal was kreiert und ich fand es dann das Ergebnis so toll, dass ich dachte, nee, das muss in meinem Podcast und das soll auch gleich zum Start kommen. Also gleich am Anfang zur Begrüßung. Ja, es war ein bisschen länger wie das, was jetzt war, aber ich fand es total cool und von daher dachte ich, nee, das muss trotzdem rein. Ja, und dann wird sich mein Design ein bisschen was verändern. Ivis verrückte Welt wird ein neues Bild bekommen. Und ja, das ist auch mit einer KI erstellt, hat mir mein Bruder zum Geburtstag geschenkt und ich dachte einfach, das passt super rein. Und ja, von daher nutze ich den Anlass zu meinem ersten Geburtstag und ja, mache eben ein bisschen was Neues. Ja, aber heute ist ja nicht nur mein erster Geburtstag, heute ist ja auch Kindertag. Und da habe ich mir überlegt, das zum Anlass zu nehmen und habe meinen Kindern einen Song geschrieben, der Mein Glück heißt. Der Text ist von mir und ja, den Rest habe ich wieder mit udio.com dann erstellen lassen. Ja, eine kleine Liebeserklärung an meine Kids, für die ich sehr dankbar bin, dass es sie gibt, dass ich sie habe und ja, ich bin mega stolz auf euch. Ihr seid toll, bleibt so, wie ihr seid. Der Song, der jetzt kommt, ist nur für euch. Ich liebe euch. Viel Spaß beim Reinhören. Ich weiß noch diesen einen Tag, als ich von dir erfuhr. Für einen kurzen Moment blieb meine Welt stehen. Ich konnte kaum glauben, dich auf diesem Bildschirm zu bestaunen. Die Hormone fuhren Riesenrad und Übelkeit Tag ein Tag aus. Doch die Freude auf dich war riesengroß und so hielt ich das alles aus. Du bist die Liebe meines Lebens, ich lass dich nicht mehr los. Du bist die Liebe meines Lebens und diese Liebe. Zu einem kleinen Mensch. Mein Bauch wurde immer dicker und passte sich dir an. Sportlich warst du auch in deinem kleinen Raum. Strecktest mir deinen kleinen Füßchen raus und tratst auch gerne zu. Du bist die Liebe meines Lebens, ich lass dich nicht mehr los. Du bist die Liebe meines Lebens und diese Liebe ist grenzenlos. In meinem Leben wäre eine Leere, wenn es dich nicht gäbe. Du bist die Liebe meines Lebens, endlich war er da, der Tag, auf den ich mich so freute. Ich konnte es kaum erwarten, dich endlich in meinen Arm zu halten. Du erblicktest die Welt und dein Geschrei war groß. Ich sah dich an und weinte vor Freude los. Die Liebe zu dir war mächtig und das vom ersten Tag. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich lass dich nicht mehr los. Du bist die Liebe meines Lebens. Oh, ohne dich würde mir was fehlen. Ich liebe dich so. Ja, das war der Song Mein Glück. Meine Liebeserklärung an meine Kids. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.